Shush! To Wasi Beats. Hustsaft-Jüngling. Ich hab nen Fendi-Gürtel, Fendi-Gürtel. Ich hab nen Fendi-Gürtel, Fendi-Gürtel. Ich hab nen Fendi-Gürtel, Fendi-Gürtel. Ich hab nen Fendi-Gürtel, Fendi-Gürtel. Ich hab nen Fendi-Belt aus Leinenstoff, du Penner, Junkie, willst so gerne auch wie wir sein. Doch dein Gürtel ist von C&A. Komm mal klar, mein Gürtel kostet mehr als eine neue Spiegelreflexkamera. Krokodil Leder Boys, Takeover in Germany. Gürtel Fendi, Philipp Lein, Ferragamo, Burberry, Blackberry, Handy von Porsche Design. Ich steig gerade in den neuen Porsche hinein, lass es sein. Du hast keine Swagger Player, Hustensaft, Jüngling, ich bin dieser Swagger Player. Ich hab Swagger Player, fast mehr Swag als Swagman. Ich hab 100.000 Euro in dem Louis Backman, Backman Style. Eat ich deine Bullet Scoon, früher war's H&M, ich sag Ralph Lauren nun. Weil wir jetzt Fame sind und das Money getten, du bist nicht cool in deinen 20 Euro Amiletten. Ich hab nen Fendi-Gürtel, Fendi-Gürtel. Ich hab nen Fendi-Gürtel, Fendi-Gürtel. Ich hab nen Fendi-Gürtel, Fendi-Gürtel. Ich hab nen Fendi-Gürtel, Fendi-Gürtel, Fendi-Gürtel. Fendi-Gürtel. Beats.